hast du nicht bestanden. Kommt, ihr Vöglein, kommt, kommt. Find ich einen Weg, find ich jemals zurück, werd ich am Ende des Spiels irgendwie.